Das Wetter ist draußen bedrückend, doch das Feuer hier ist entzückend, weil wir können nicht andernorts sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Der Schnee hört nicht auf zu fallen und ich brach viel Mais mit zum Knallen. Die Lichter verringern ihren Schein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Wenn kommt der gute Nachtkuss, wie ich's hasse, den Sturm raus dann muss. Doch wenn du mich drückst fest im Arm, auf dem Nachhauseweg bleib ich warm. Das Feuer will langsam ausgehen und mein Schatz sagt mir auf Wiedersehen. Solang deine Liebe ist mein, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Ihn kümmert's nicht, wenn's 10 Grad minus sind, solange das Feuer behaglich glimmt. Ihn kümmert nicht Kälte und das Wind könnte sein, er sagt nur, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Oh, wie der Sturm, was soll's ihn stürmen, er fein und warm. Sein Schatz ist bei ihm, mich hört auf zu schreien, er sagt nur, lass es schneien, lass es schneien. Was kümmert's mich? Entzückend, weil wir können nicht andernorts sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Der Schnee hört nicht auf zu fallen und ich brach viel Mais mit zum Knallen. Die Lichter verringern ihren Schein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Dann kommt der gute Kuss, wie ich's hasse, den Sturm raus dann muss. Doch wenn du mich drückst fest im Arm, auf dem Nachhauseweg bleib ich warm. Das Feuer will langsam ausgehen und mein Schatz sagt mir auf Wiedersehen. Solang deine Liebe ist mein, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien.